Das Land. Hörspiel von Martin Krim. Schläft sie? Hör mal zu aufwachen. Kann man sie bewegen? Nein, bloß nicht bewegen. Hast du doch schon gemacht. Ist sie am Leben? Ja, natürlich ist sie am Leben. Was soll das denn für eine Frage sein? Kann ich doch nicht wissen, oder? Ich weiß nicht, ob sie am Leben ist. Natürlich ist sie am Leben. Sie schläft. Hast du ihr was gegeben? Wie was gegeben? Ja, was, damit sie es tut. Was tut? Schlafen? Ja. Warum hast du sie hergebracht? Das ist mein Beruf, sie herzubringen. Was? In unser Haus? Mitten in der Nacht? Ja. Ach, wirklich? Ja. Dein Beruf? Ja. Es ist dein Beruf, eine fremde Frau mitten in der Nacht in unser Haus zu bringen? So verstehe ich ihn. Und was hat sie gemacht? Habe ich dir doch gesagt. Hat da gelegen? Ja. Hat auf der Landstraße da gelegen? Neben der Landstraße. Na, ist das nicht komisch? Was ist komisch? Ist das nicht ziemlich komisch, weit weg von zu Hause, mitten in der Nacht ausgestreckt neben einer Landstraße zu liegen? Hast du Morris angerufen? Weit weg von zu Hause? Na ja, nehme ich mal an, hast du? Was? Morris angerufen. Nehme ich an, dass sie weit weg von zu Hause ist. Schließlich sind wir hier, auf dem Land. Was, möchtest du, dass ich Morris anrufe? Ich meinte beruflich. Und was soll ich sagen? Du wirkst nur so gar nicht besorgt. Tja, das ist mein Beruf, Corinne. Ach, es ist dein Beruf, nicht besorgt zu sein. Es ist mein Beruf, nicht so zu wirken. Du bist es also, du bist besorgt. Zutiefst, ich bin zutiefst besorgt. Ich bin zutiefst besorgt um die Sicherheit und das Wohlergehen dieser jungen Frau. Du machst dich über mich lustig? Ja. Du hast also deinen berühmten Sinn für Humor nicht verloren. Ich hoffe nicht, wieso? Ich hatte schon Angst, so wie du aussiehst. Wie sehe ich denn aus? Wie du ausgesehen hast, als du ankamst mit ihr in den Armen. Aha, was habe ich denn gemacht? Gelächelt. Worüber? Das ist es doch gerade. Ja, genau das ist es. Du hast da gestanden, dieses Mädchen in den Armen und gelächelt. Und ich dachte, sieh einer an. Er hat seinen Sinn für Humor verloren. Jetzt hat er ihn doch noch verloren, seinen berühmten Sinn für Humor. Dabei hast du dich geirrt. Dabei habe ich mich geirrt. Dabei hat mein berühmter Sinn für Humor unbeschadet überlebt. Dabei hat dein berühmter Sinn für Humor allerdings unbeschadet überlebt. Ich finde nämlich, du solltest mir das sagen. Ich finde, du solltest mir sagen, wenn du meinst, ich hätte was falsch gemacht. Nein, nein, nein, nein. Was du... Danke? Was... Nein, natürlich nicht. Danke, gut. Was du gemacht... Hör doch mal zu, Richard. Was du gemacht hast, ist genau das, was jeder gemacht hat. Man kann die Leute nicht einfach liegen lassen, Corinne. Genau, völlig richtig. Kann man doch nicht, oder? Ich glaube nicht. Nein, nein, völlig, kann man nicht. Nicht in diesem Fall. In gar keinem Fall, in keinem einzigen Fall. Nicht nachts. Nicht nachts auf dem Land, weil wo ist das nächste Licht? Ist doch nicht wie in der Stadt. Da gibt es nicht mal ein Schimmern, Corinne. Nicht mal ein Schimmern. Und sie hatte keine Tasche? Man guckt doch nicht so blöd. Eine Tasche. Ein Portemonnaie, irgendeine... Ein Portemonnaie? Ja, ein Portemonnaie. Eine Tasche. Warum sagst du das, Portemonnaie? Warum ich das sage? Ja, ja, warum sagst du das? Das ist doch Französisch. Portemonnaie ist Französisch? Ja, ursprünglich schon. Ja, das glaube ich nicht. Tja, was immer du zufällig glaubst. Glaube ich nicht. Nein, nein, nein. Portemonnaie? Nein, gar nicht. Das wüsste ich doch. Naja, vielleicht schon, aber es ist doch bloß ein Wort, Richard. Das heißt doch nichts. Und hatte sie eine? Was, wie bitte? Na, hatte sie eine. Eine Tasche? Na, hatte sie eine. Ich bin nicht. Du bist nicht sicher? Nein. Du hast nicht, nein. Du hast nicht nachgeschaut? Nein, nach einer Tasche, nein. Warum? Warum? Ja. Was? Was? Naja, logisch. Wenn da nämlich eine Tasche gewesen wäre. Ich weiß. Wenn da eine Tasche gewesen wäre. Klar, klar, klar. Bloß, es wurde gerade dunkel und die Tasche war nicht, wie du dir sicher denken kannst, meine vorrangigste Sorge. Die Tasche? Ja. Es gibt also eine Tasche. Ja, nehme ich an. In dem Fall solltest du zurückfahren. Du solltest zurückfahren und danach suchen. Ich soll zurückfahren und danach suchen? Wenn du willst, dass ich zurückfahre und danach suche, fahre ich zurück und suche danach. Nein, nein, ich will nicht, dass du zurückfährst und danach suchst. Ich will, dass du mich küsst. Ich will dich nicht küssen. Ich hab dich schon geküsst. Dann küss mich nochmal. Warum nicht? Ich fühle mich nicht sauber. Dann geh unter die Dusche. Da wecke ich die Kinder. Kinder? Welche Kinder? Na, unsere ja wohl. Ach so, die. Wie waren sie? Oh, lieb. Ich habe sie übrigens mit zu Sophie genommen. Ich hatte den ganzen Nachmittag frei. Du hast ihr hoffentlich was gegeben. Ich gebe ihr immer was. Eigentlich gebe ich ihr immer viel zu viel. Hat sie noch immer ihre Hunde? Was? Ihre Hunde da, die machen mir Sorgen. Weißt du, am Ende sage ich immer, der Rest ist für sie, wie so eine Adlige. Ach ja, warum? Mit den Kindern, Hunde mit Kindern. Die lieben Kinder. Ja, eben. Tun sie wirklich. Sie lieben Kinder auf eine Weise, wie wir es nicht können. Wie ich es jedenfalls nicht Dann gib mir das Geld doch passend. Willst du gar nicht hören, was ich mit meinem Nachmittag angefangen habe? Na gut, dann erzähle ich's dir. Na, was hast du damit angefangen? Ich habe mir einen alten Stuhl genommen und mich unter einen Baum gesetzt. Klingt schön. Ha, es war wunderbar. Unter welchem Baum denn? Den am Bach. Die Erle. Ist das die Erle? Der am Bach, ja. Ach, was immer es ist, ich habe mich drunter gesetzt. Und zwar so lange, dass die hinteren Stuhlbeine ins Moos eingesackt sind. Und ich habe in die Landschaft geschaut, ich habe da gesessen und einfach in die Landschaft geschaut. Und wie war sie, die Landschaft? Ach, wunderschön. Die Landschaft war wunderschön. Die Hügel waren sanft gewellt und die Wolken entfalteten sich wie in einem Märchen. Ich habe mich gefühlt wie das Mädchen aus dem Märchen. Wer ist noch das Mädchen aus dem Märchen, Ah, ein Ziegenmädchen oder sowas. Ja, ich habe mich genau wie ein Ziegenmädchen gefühlt, nur ohne Ziegen, Glück. Und ich habe an dich gedacht, wie du unterwegs bist mit deinem Sinn für Humor, den du bestimmt brauchst, dachte ich, immer unterwegs über all die Landstraßen, um die Kranken zu besuchen und so weiter und so weiter. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich war, wie gut sich das angefühlt hat. Und in dem Moment tauchte Morris auf. Was wollte Morris denn? Tja, das habe ich auch gesagt. Ich habe gesagt, was kann ich für dich tun, Morris? Und er, ja, wie man sieht, fühlte dich wie zu Hause. Darauf ich, tja, dies ist jetzt mein Zuhause, Morris. Und er, tut mir leid, wenn ich dich störe, ich wollte zu Richard. Ich habe gesagt, Richard ist leider nicht da. Ich nehme an, er ist unterwegs und macht seine Runde. Und Morris hat gesagt, ja, so wird es wohl sein. Ich hoffe, du warst nett zu ihm. Ich war unglaublich nett zu ihm. Sogar als er sich neben mich hingehockt hat in seinem grässlichen Tweedanzug. Oh Gott, nicht dieser grässliche Tweedanzug. Doch, der grässliche Tweedanzug. Er hat sich direkt neben mich hingehockt und gefragt, ob wir uns schon ein bisschen eingelebt hätten. Was sollte das denn heißen? Er hat doch nur gefragt, ob wir uns eingelebt hätten. Ob wir die Stadt vermissten. Und? Haben wir? Was? Die Stadt vermisst? Nein, nein, wir seien unglaublich glücklich. Unsere Lebensqualität habe sich enorm verbessert. Unsere neue Beziehung zur Landschaft sei eine körperliche und geistige Erneuerung für uns. Wir liebten uns seltener, aber einfühlsamer und lernten allmählich die verschiedenen Früchte des Feldes zu unterscheiden. Das hast du wirklich gesagt? Nein, nein, nicht mit so vielen Worten, aber weißt du was? Da fing er an, in einer anderen Sprache mit mir zu reden. Gerade verstand ich ihn noch und plötzlich gab er irgendwelche Verse in einer anderen Sprache von sich. Ich sagte, was soll das, Murray? Und natürlich konnte ich nicht anders, ich musste lachen. Was meinst du damit in einer anderen Sprache? Er sagte, das ist Latein, das ist Vergil. Ach, du lieber Gott. Tja, das habe ich auch gesagt. Ich habe auch gesagt, ach du lieber Gott. Morris, da fühlt man sich ja so unwissend. Im Ernst, er hat es geschafft, dass ich mich wahnsinnig unwissend fühle. Mit voller Absicht unwissend, wie er in der Hocke saß mit seinen Fersen da. Bestimmt nicht. Bestimmt hat er es gut gemeint. Weißt du was? Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er es gut gemeint hat. Ich dachte die ganze Zeit, was willst du eigentlich? Was willst du? Und? Was wollte er? Tja, da habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht. Er sagte was mit Bienen. Wie ich da im Schatten des Baumes am Bache säße, würde es ihn daran erinnern. Ihn an was erinnern? An diese Sache, dieses Gedicht. Jemine. Ja. Und ich kann mir nicht helfen. Ich denke bloß, was, wenn es ein Mann gewesen wäre? Guck doch nicht so blöd. Ich frage mich bloß, wenn sie ein Mann gewesen wäre, wärst du dann auch so gewesen, so, mehr nicht? Ein Mann? wärst du dann auch so, ja, also ein Mann so zugewandt gewesen? Ob ich dann auch so zugewandt gewesen wäre? Und? Wärst du's? Wärst du, wenn... Zugewandt? Wenn statt einer zerbrechlichen, jungen, flanken, jungen, verlassen am Straßenrand... Was meinst du damit, zugewandt? Wenn statt dieser, sagen wir mal, es wäre irgendein Mann gewesen, den du gefunden hättest, ein Mann, der vielleicht aus einem Straßengraben gekrochen wäre, über und über mit Schlamm bedeckt... Keiner, Corinne, keiner kroch aus irgendeinem Straßengraben. Na gut, dann eben nicht gekrochen, sondern bewusstlos. Du, also du biegst um die Kurve und statt dieser Person liegt da ein Mann, der sich um den Verstand gesoffen hat. Und er liegt da in seiner eigenen Kotze und hat sich in die Hose gemacht. Hättest du diesem Mann in dein Auto gehievt, hättest du ihn den ganzen Weg zu deinem eigenen Haus gefahren, wo deine Kinder schlafen, und ihn in dieses Zimmer gelegt, mitten in der Nacht, und ihn zugedeckt und dich um ihn gekümmert? Ja, allerdings. Ja, natürlich nicht. Aber was hätte ich denn tun sollen? Das meinte ich mit zugewandt. Ich kann doch nichts für ihr Geschlecht, Corinne. Ja, logisch kannst du nichts für ihr Geschlecht. Außerdem hat sie weder gekotzt noch in die Hose gemacht. Soweit du weißt. Soweit ich weiß. Na, weißt du's? Was? Weißt du's? Tut mir leid. Na ja, klar. Das ist doch mein Beruf, nicht wahr, es zu wissen? Wo willst du hin? Ich will jetzt unter die Dusche. Willst du? Was machst du mit ihr? Schau dir mal diese Finger an. Hätte ich gern solche Finger, wo sich die Gelenke alle so deutlich abzeichnen. Nachdenken worüber? Wie eine Künstlerin. Glaubst du, sie ist eine Künstlerin oder doch noch mehr eine kleine Nutte? Könnte natürlich auch beides sein. Oder keins von beiden. Ich fühle mich wie eine Verbrecherin. Wieso fühlst du dich wie eine Verbrecherin? Wieso um alles in der Welt solltest du dich wie eine Verbrecherin fühlen? Begehst du gerade ein Verbrechen? Sind deine Haare nass? Was? Ja. Irgendwas ist auf mich draufgetropft. Ich habe sie gewaschen. Was, bist du sauber? Hoffe ich doch. Es ist nur, wie ihr Rock hochgerutscht ist. Aufreizend, findest du nicht? Nein, finde ich nicht. Außerdem war sie zugedeckt. Ich hatte sie zugedeckt hingelegt. Ja, aber ich habe die Decke weggezogen. Du tropfst immer noch. Tut mir leid. Nein, ich mag es. Wie konnte sie dann aufreizend sein? Was? Wenn du die Decke weggezogen hast... Du hast die Decke weggezogen, also, wenn hier einer aufreizend ist, dann du. Wenn hier einer ein Verbrechen begeht, dann du. Du willst also sagen, dass sie unschuldig ist, weil mein Rock nämlich nicht bis zum Arsch hochgerutscht ist. Ach nein. Nein, normalerweise nicht. Wär dir das lieber? Was hast du da in der Hand? Ihre Armbanduhr. Warum hast du das gemacht? Was gemacht? Ich war neugierig. Ich war eigentlich neugierig auf ihre Arme. Sie hat so lange, dünne Arme. Guck mal die Uhr. Sie hat einen kleinen Mond aus Gold. Sie zeigt die Mondphasen. Also mir wäre es lieber, du würdest das lassen. Mir wäre es lieber, du würdest ihr nicht die Decke wegziehen. Mir wäre es lieber, du würdest sie, ehrlich gesagt, nicht anfassen. Mir wäre es lieber, du würdest ihre Sachen lassen, wo sie sind. Weil wo soll das hinführen? Keine Ahnung. Hast du vor, sie vollkommen auszuziehen? Ich kann nicht anders, Herr Doktor. Wann haben die Beschwerden begonnen? Dienstag. Tut mir leid. Was? Ja, dass ich dir misstraut habe. Küss mich. Wirklich? Ja. Oh Gott. Das kann ich nicht. Das weißt du genau. Scheiße. Ja, hallo. Morris! Es ist Morris. Ja, Entschuldigung. Nein, es ist nicht... Natürlich ist es nicht zu spät. Bleistift. Nein, Morris, wir waren nur... Hier. Wir genießen einfach... Wo ist der Bleistift, Corinne? Genießen einfach den... Ja, genau, den Abend. Den wunderschönen Abend, den Himmel. Hast du diesen Himmel gesehen? Es geht dir so gut, Morris. Doch, wirklich sehr gut. Hat ihr gefallen? Dein Gedicht. Hör mal, das ist absolut. Und wie ist das? Und wie ist das? Und wie ist das passiert? Papier, hol mir ein Blatt Papier, verflucht. Nichts, ich sagte nur gerade, wie ist das passiert, Morris? Wann war das denn? Ja. Okay, ja. Alles klar. Und wann genau war das? Ja, ich wollte auch hinfahren, natürlich wollte ich hinfahren. Ich meine, ich hatte ja den... Frag ihn, ob er sie kennt. Natürlich hatte ich den Kalender dabei. Was? Frag ihn, ob... Entschuldige, Morris. Was? Frag ihn, ob er sie kennt. Sag ihm, sie heißt Rebecca. Bitte. Was? Woher weiß ich? Nein, Morris, nein, nichts. Entschuldige. Es geht jetzt nicht, Corinne. Entschuldige, ja, natürlich höre ich zu, Mori. Es war nur ein kleines häusliches... Ja, genau. Nur ein kleines häusliches Scheiße, verdammt, dass ich... Nein, nichts. Ich hab mich bloß verheddert, Morris. Ich hänge bloß in diesem... Kannst du mir mal bitte mit diesem Kabel hier... Verheddert in diesem... Jetzt hör mir mal zu. Hör mir doch einen Augenblick zu, Morris. Danke. Weil natürlich wollte ich dahin. Ist doch logisch. Aber komm, ja. Komm. Tu doch nicht so, als hätten wir das alles nicht schon x-mal gehört. Diese Schmerzen in der Brust, diese diffusen Schmerzen, diese Hilfeschreie. Der Mann ist dafür berüchtigt. Der Mann ist berüchtigt, Morris, unsere Zeit zu verschwenden. Na gut, raucht er, trinkt er, stirbt er. Was erwartet er denn? Ja, es tut mir furchtbar leid. Was soll ich sagen? Weißt du denn, was die Familie jetzt? Sehr aufgebracht, verstehe. Aber du wirst mich doch unterstützen, nehme ich an, was? Ich weiß, du musst nur klären. Natürlich musst du das. Was passiert ist, musst du auch. Denn die Sache hat ja eine Vorgeschichte, Mori. Aber sicher, dann müssen wir darüber reden. Okay, Morris. Gute Nacht. Was ist das da? Alles in Ordnung. Du siehst blass aus. Was wollte er? Was ist passiert? Wo hast du die her? Tja, was denkst du denn? Aus ihrer Tasche. Was für eine Tasche? Die Tasche war da? Allerdings, in deinem Auto. Offenbar hast du sie doch mitgenommen. Sah dir auch gar nicht ähnlich, sie nicht mitzunehmen. Und da lag sie. Du hast die Tasche gesucht. Ich habe die Tasche nicht nur gesucht, Richard. Ich habe die Tasche gefunden. Jetzt wissen wir, wie sie heißt. Rebecca. Ja? Na, bist du nicht froh? Sie lag einfach da. Und was ist mit den Nadeln? Warum hast du in ihrer Tasche gelegt? Ist sie eine Patientin? Um herauszufinden, natürlich. Ja, sie ist natürlich. Ob sie was ist? Eine Patientin? Warum? Warum sollte sie? Es ist nur, ich fühle mich plötzlich... Ich fühle mich plötzlich, ne? Hilf mir doch! Ich fühle mich plötzlich ganz verloren. Du scheinst nicht froh zu sein. Über mich, über die Nadel oder die Tasche, oder ist es wegen Morris? Warum zum Teufel ruft er dich überhaupt mitten in der Nacht an? Warum nicht morgen früh? Weil ich dachte nämlich, du hättest aufgehört. Ja, vielleicht hast du ja sogar, aber vielleicht auch nicht. Und wer ist die überhaupt? Eine Patientin? Hilf mir doch. Hilf mir. Ich verstehe das. Hör zu, ich habe sie bloß gefahren, Corinne. Gefahren? Du hast sie gefahren? Ich habe sie bloß über diesen Feldweg gefahren. Das habe ich dir doch schon gesagt. Das heißt, nein, das habe ich logisch nicht gesagt. Aber mehr ist nicht passiert. Was ist denn überhaupt passiert? Das ist absolut alles, was passiert ist. Guck mich nicht so an. Ich dachte, du hättest aufgehört, Richard. Ich dachte, aus diesem Grund wären wir überhaupt hergekommen. Sie war gierig, Corinne. Sie war total außer sich und total gierig. Das musst du verstehen. Was soll ich denn tun? Morris anrufen, sie zu Morris bringen. Hallo, guten Abend, Morris. Diese junge Frau hier hat sich in meinem Peugeot einen Schuss gesetzt und vielleicht kannst du sie dir mal anschauen. Ach so, genau das Richtige. Bring sie in die Bibliothek, alter Junge, und ich mache uns beiden einen steifen Trink. So etwa. Das hier hat überhaupt nichts mit Morris zu tun. Ja, genau, es hat überhaupt nichts mit Morris zu tun. Braucht es auch gar nicht. Es geht ihr gut. Sie liegt da prima. Sie hat Glück, dass sie noch am Leben ist. Aber es wird ihr wieder gut gehen, Corinne. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Absolut nicht, nein, das schwöre ich welchen dir. Welchen Feldweg? Was? Welchen Feldweg? Wo bist du gewesen? Was heißt das, du hast sie gefahren? Ich weiß. Was heißt das, du hast sie gefahren? Wohin gefahren? Wann gefahren? Während der Zeit, wo du eigentlich deine Patienten besuchen sollst. Du hast mich angelogen. Der Feldweg? Du hast mich schon angelogen, Richard. Ich versuche ja gerade, das zu erklären. Welchen Feldweg? Ein Feldweg. Wie es ihn halt gibt, wie es ihn überall gibt. Er war auf der Landkarte, Corinne. Sie hat mir die Karte gezeigt. Ich habe sie dahin gefahren. Geschichte. Sie wollte Ausgrabungen machen, aber natürlich war es viel zu dunkel zum Graben. War ihr natürlich scheißegal. Geschichte. Er war auf, ja, Geschichte. Der Landkarte, das war ihre Idee. Der Ort war auf der Karte. Und ich lasse mich nicht beschuldigen, Corinne. Nicht von dir, nicht von Morris. Na schön, habe ich halt die Hausbesuche abgesagt, aber Hausbesuche Geschichte? Sind belanglos. Was für eine Geschichte? Ich kenne diese Leute. Ist sie die heben Auto den Hörer hoch und dann Auto geht es, Herr Doktor dies, Herr Doktor das, bloß damit ich ihnen ein Rezept für irgendwas gebe, sie was sie sich selber in der Scheißapotheke holen können. Sie gräbt im Dunkeln. Brustschmerzen. Der Mann ist 80 Jahre alt. Was macht es da schon für einen Unterschied? Was für einen Unterschied? Diese Person hierher zu bringen, während deine Kinder schlafen. Mich nach dieser Tasche suchen zu lassen, mich um dich sorgen zu müssen, im Dunkeln unter dem Autositz herumzukriechen wie eine Idiotin, während du, dir den Geruch abwäscht. Bitte. Dir den Geruch abwäscht, oder etwa nicht? Und mich dann zu fragen, was für einen Unterschied. Ich kann das nicht gebrauchen, Corinne. Ich brauche deine Hilfe. Ach, ja, wobei. Um Mädchen aufzureißen und um sie über einen Feldweg zu fahren? Wobei... Sei nicht albern, darum geht es doch hier gar nicht. Hör mir mal zu! Das ist nicht wahr. Geh ans Telefon. Die Kinder waren noch auf. Ja, geh dran. Hallo? Morris! Nein, ich bin hier, voll und ganz hier. Nichts gemerkt. Seit wann klingelt es schon? Wir haben beide absolut nichts verstehe. Was jetzt? Kein Problem. Nur. Meinst du nicht, das könnte noch warten? Ja. Ruhig. Ruhig. Okay, bleib ganz ruhig, Morris. Gib mir die Adresse. Ja. Sag ihnen, ich bin gleich da. In 25 Minuten. Dann eben 20. Erweitert. Woher wollen die... Ich diskutiere gar nicht, Morris. 20 Minuten also. Schon unterwegs. Ich muss noch mal weg. Tut mir leid. Das ist die Strafe, ganz klar. Geht das für dich, Corinne? Corinne? Was? Geh ins Bett. Komisch. Ist das der Tod? Wie spät ist es? Ich hatte eine Uhr an. Haben Sie meine Uhr? Was glotzen Sie so? Ich fühle mich nackt. Bin ich nackt? Ich hatte eine Uhr an. Wie spät ist es? Bin ich zu spät? Wo muss ich jetzt sein? Was ist das? Das ist eine Decke. um sie zuzudecken, um ihre Beine zu bedecken. Frieren die? Weiß ich nicht. Ist das ihre Decke? Ja. Ist das ihr Haus? Ja. Bin ich am Leben? Ja. Nein, Sie haben recht, es ist scheußlich. Es ist scheußlich, sich von einer Sucht beherrschen zu lassen. Nachts aufzuwachen und danach zu lechzen. Mein Gott, ja, sofort nach dem zu lechzen, was einem am meisten schadet. Kaffee, eine Zigarette, Sex. Tut mir leid, wir rauchen nicht. Ah, wer ist wir? Ich und mein Mann. Sie haben einen Mann? Ja, natürlich habe ich einen Mann. Wieso natürlich? Weil ich mit ihm verheiratet bin. Weil ich mit ihm verheiratet bin und dies Wie spät ist unser es? Haus ist. Wo ist meine Armbanduhr? Wo geht es hier hin? Wo wollen Sie hin? Kann ich mir da ein Glas Wasser holen? Nein, da lang. Da lang. Nein, dort lang. Da lang. Ja. Hier lang? Ja. Danke. Hier durch. Danke, hier durch. Machen Sie Licht an. Ist da Licht? Sehe ich nicht. Doch, okay, ich sehe es. Oh, was für eine wunderschöne Küche. Was für eine wunderschöne Landküche. Was für ein wunderschöner Steinfußboden. Was für ein wunderschöner großer Tisch. Bestimmt haben Sie oft Gäste. Haben Sie oft Gäste? Bestimmt haben Sie Hunderte von Freunden. Hunderte von Freunden rund um den großen Tisch. Ist der alt? Ich liebe den Steinfußboden. Ist das Stein? Ist das echt? Das ist so kalt. Wie kalt Ihr Wasser ist, das könnte ich die ganze Nacht trinken. Dieses Wasser von Ihnen, das könnte ich die ganze Nacht trinken. Wahnsinn. Was ist Wahnsinn? Dieses Haus. Oh, schauen Sie, meine Tasche, meine Zigaretten, vielen Dank. Wo haben Sie sie gefunden? Er ist nicht da. Wer ist nicht da? Mein Mann, er ist nicht da. Wo ist er denn? Haben Sie einen Aschenbecher? Nein, tut mir leid. Ich habe es Ihnen schon gesagt. Wir rauchen Haben nicht. Sie irgendwas, das ich benutzen dürfte? Benutzen? Als Aschenbecher benutzen. Was meinen Sie? Eine Schale zum Beispiel? Ja, eine Schale zum Beispiel. Ein Teller zum Beispiel. Was, eine Tasse zum Beispiel? Eine Kaffeetasse? Eine Schale, eine Tasse, eine Kaffeetasse. Ein Teller, ja, das wird gut. Nein, also ich fürchte, wir... Tut mir furchtbar leid. Wir haben nichts in dieser Art. Sieht ganz schlecht Sie aus. Sie sind also allein? Ja, was? Nein, also was? Allein? Weil meine Kinder sind... Also ja, nein, bin ich nicht. Er ist weg. Wo? Warum? Was? Warum was? Fragen Sie. Wo er ist? Ja. Richard? Ja. Sie wissen, wie er heißt. Er heißt Richard. Also ich weiß, dass er Richard heißt. Naja, heißt er nicht so? Hat er Ihnen das gesagt? Hat er mir was gesagt? Was hat er Ihnen gesagt? Was genau hat mein Mann zu Ihnen gesagt? Was genau hat er mir worüber gesagt? Wo ist er hin? Warum ist er nicht hier? Was wollen Sie eigentlich von mir hören? Sind Sie zu Besuch? Sind Sie auf Reisen? Wie können Sie einfach so hier sitzen? Wie spät ist es? Wie heißen Sie? Heißen Sie wirklich Rebecca? Hat sich jemand genommen? Weil er das etwa? Wo sind Sie? Sind Sie allein? Werden Sie irgendwo erwartet? Es sucht jemand nach Ihnen. Wo sind Sie hergekommen? Möchten Sie vielleicht duschen? Kann ich Ihnen eine Tasse Tee anbieten? Wann machen die Pubs zu? Wie lange dauert es noch bis Weihnachten? Schauen Sie, ich habe etwas für Sie. Es ist aus Glas. Was ist das? Ein Stück Glas aus einer Villa. Glas aus einer Villa. Aber es ist Geschichte. Geschichte interessiert mich nicht. Geschichte interessiert jeden. Mich aber nicht. Ganz im Gegenteil. Im Gegenteil? Ja. Was für ein Gegenteil? Deshalb sind wir nicht Was für ein Gegenteil? Weil das Gegenteil von Geschichte doch nur Unwissenheit sein kann. Deshalb sind wir nicht hergekommen. Dann schenken Sie es den Kindern. Ja, welchen Kindern? Nein, die sind doch noch viel zu klein. Ihren Kindern? Die würden es verschlucken. Nein, die würden es nur verschlucken. Und außerdem bin ich nicht Ihrer Meinung. Wo haben Sie das gelesen? In einem Buch? Ha? Klopfen Sie immer solche Sprüche? Und das Land? Sie haben wohl nicht immer hier gelebt. Was? Nein. Ja, in diesem Land. Doch. Nein, auf dem Land. Nicht in diesem Land. Auf dem Land. In einer ländlichen Gegend. Ja, na schön. In einer ländlichen Gegend. Nein. Nennen Sie das immer so? Eine ländliche Gegend? Nein. Ach so. Es ist das Land. Wir sagen auf dem Land. Ach so, gut. Wir sagen dazu, ich meine... auf dem Land, weil wir aus der Stadt kommen, aber wenn man vom Lande kommt, nennt man es wohl, ich nehme an, dann nennt man es, ich weiß nicht, wie man es dann nennt. Zu Hause. Man würde es zu Hause nennen. Kommen Sie vom Land? Ich? Nein, ich komme aus der Stadt. Für mich wird immer die Stadt mein Zuhause sein. Ich sage zu Hause, wo ich herkomme, zu den Leuten. Während für Sie... Was? Sagen Sie zu Hause, wo ich herkomme? Wir wohnen hier. Genau. Genau. Sie haben keinen Ort, an den Sie zurückkehren können. Ich sage nicht zu Hause, wo ich herkomme, weil wir hier wohnen. In Ihrem wunderschönen Haus. Wo die Familie wohnt. Ja, die Familie, ja. Und hat das was mit einer Idealvorstellung zu tun? Macht es Ihnen was aus, wenn ich noch eine rauche? Eine Idealvorstellung? Ich weiß nicht. Einer rustikalen? Ja, das interessiert mich nämlich sehr. Idealvorstellung. Scheiße, das ist meine letzte. Einer Idealvorstellung vom Land. Einer Idealvorstellung. Vergil zum Beispiel und seine Idealvorstellung vom Land. Von dem harmonischen... Von der Ordnung der Dinge, dem geordneten Anbau der Dinge, den Aufgaben, die zu Winter und Frühjahr, Sommer und Herbst gehören. Rebstöcke, Weidengebüsch, die was... Ich weiß nicht. Ich war schwanger. Was hat Vergil hiermit zu tun? Wieso immer Vergil? Ich meine, was... Die geordneten Reihen der Rebstöcke. Ich habe es Ihnen doch gesagt, ich war schwanger. Wir wollten Licht und Platz, sonst nichts für unsere Kinder... Und eine kleine Veränderung in unserem Leben. Wir wollten, da klingt das unvernünftig. Nein, gar nicht. Glücklich sein. Na, jedenfalls es versuchen. Glücklicher zu sein, sozusagen fliehen aus der Stadt. Streben, meinen Sie? Streben. Falls man überhaupt fliehen kann. Falls das geht. Die Stadt macht die Menschen wahnsinnig. Ja. Habe ich gesehen, Wahnsinnige, meine Freunde. Schlafen nachts nicht, sie liegen wach und horchen. Horchen auf die Stadt, sonst nichts. Aber sie haben eine Heidenangst. Eine Heidenangst wegzugehen. Aber wir haben es getan. Wir sind, verstehen Sie, geflüchtet. Und als er mir das Haus gezeigt hat... Ich habe ein paar Freunde, die sind wahnsinnig. Was für ein Zeug die machen, auf was für ein Zeug die scharf sind, das würden Sie nicht glauben. Er hat mir das Haus gezeigt, dieses Haus, und das hat mich überzeugt. Er hat Sie überzeugt. Er hat Sie davon überzeugt, herzukommen. Ja. Er hat Sie davon überzeugt, dass das gut wäre. Es ist gut. Ich musste nicht davon überzeugt werden. Das Land, das wunderschöne Haus. Ja, das wunderschöne Haus. Warum nicht? Ihr Mann hat mich heute Nacht fast umgebracht. Oder hat er das nicht erwähnt? Mann, oh Mann, das war was. Das war vielleicht was, das war ein Brüller. Oder hat er das nicht erwähnt? Okay. Bevor er weggegangen ist. Bevor er mich hier gelassen hat. Hören Sie mal. Was? Ja? Zuhören? Okay. Also okay. Ja, ich höre Ihnen zu. Sie sind im Hause eines Arztes. Mein Mann ist Arzt. Ich werde es nicht hinnehmen, dass Sie ihn einfach beschuldigen. Wo wollen Sie hin? Ich glaube, ich sollte gehen. Warum hat er mich hierher gebracht? Der hat Sie doch nicht mehr alle gehabt. Nie alle Tassen im Schrank. Sie können nicht weg. Nein, da ist nichts. Bitte, da draußen ist nichts. Es gibt kein... Ich kann nicht weg? Licht. Es gibt kein... Nein, bloß offenes Land. Es gibt kein Licht, oder... Ich kann nicht weg aus Ihrem Haus? Was? Natürlich können Sie aus dem Haus gehen, aber jetzt nicht. Nicht, werden Sie so, bitte. Verwirrt? Seien Sie doch vernünftig. Genau. Ich bin aber gar nicht verwirrt. Nicht, bevor wir miteinander geredet haben. Wir haben miteinander geredet. Ich bitte Sie. Wobei ich vielleicht gar kein Recht habe, Sie zu bitten. Das ist mir klar. Aber ich... Bitte Sie jedenfalls, zu vergessen, flehe Sie an. Darf ich? Diese fälschliche Einschätzung, die es mit Sicherheit war, zu vergessen. Sie kennen ihn nicht. Er ist nicht. Ja, er ist ein Mann, logisch, aber er ist nicht. Und vielleicht, ich weiß nicht, aber vielleicht haben Sie ihm ja ein Zeichen gegeben... Unwissentlich ein Zeichen gegeben, das er falsch verstanden hat. Eine junge Frau lässt sich von einem Mann im Auto mitnehmen, den sie nie zuvor gesehen hat. Und für sie ist das vielleicht ein Spiel. Sie ist jung, sie hat keine Angst. Wie soll er das denn deuten? Er hat ihnen Unrecht getan. Sie vielleicht in Versuchungen geführt, aber ich möchte mich entschuldigen. Sie werden drüber wegkommen. Für Sie ist es nur ein Nachmittag, eine Nacht. Und Sie werden bald drüber wegkommen. Während für uns ist es unser gemeinsames Leben. Seine ganze Position, die in Gefahr geraten ist. Das alles für einen Nachmittag? Ja. Hart gesagt, aber das ist die Wirklichkeit. Aber was meinen Sie mit das alles für einen Nachmittag? Was meinen Sie mit einem Mann, den Sie nie zuvor gesehen hat? Haben Sie keinen blassen Schimmer? Haben Sie wirklich keinen blassen Schimmer? Und mich auch dann noch herablassend behandeln. Gönnerhaft. Mit Ihrem Haus, Ihrer Landschaft, Ihren Kindern. Und mir vorwerfen, ich würde Sprüche klopfen. Das alles für einen Nachmittag. Er ist aufs Land gezogen, um bei mir zu sein. Ja, weil er sich so danach sehnte, bei mir zu sein. Weil er so scharf darauf war, bei mir zu sein. Ein Mann, den sie nie zuvor gesehen hat. Wie können Sie sich nur selber sowas vormachen? Und sich dann auch noch in seinem Namen bei mir entschuldigen? Bitte entschuldigen Sie mich. In Ihrem eigenen Haus? Ich muss... Ja. Sie müssen mich bitte entschuldigen. Ich müsste mal nach oben. Sie sind müde. Das ist ermüdend. Ich müsste... Sehr ermüdend. Sie sollten schlafen. Ich kann nicht sofort nachdenken. Schlafen? Ja, genau. Nachdenken. Kann ich nicht. Ich weiß. Sofort? Wissen Sie, er wollte Sie zurückhaben. Was? Was wollte er zurückhaben? Er wollte, dass ich ihm die Armbanduhr zurückgebe. Und alle Geschenke. Und alle Briefe. Derart besang ich Ackerbau, Viehzucht und Pflege von Bäumen, während der große Cäsar am tiefen Euphrat im Kampfe funkelnde Blitzstrahlen schleudert, als Sieger den willigen Völkern. Willige Völker? Ja. Was wusste der schon? Von Bienen oder Rebstöcken? Woher wusste der, dass die Völker willig waren? Oder wie man einen Bauernhof führt? Sklaverei? Ja. Mit Sklaven, mit Sklavenarbeit, was er in seiner Beschreibung unterschlägt. Nahe gelegen seien auch klare Quellen, von Moosen grünende Teiche, ein flacher und munterer Bach. Bitte sprich doch leiser. Wieso? Das ist Lyrik. Das ist Lyrik, das ist Idyll. Du hast Corinne also nicht gesehen. Was? Corinne gesehen? Ich hab's dir doch gesagt, ich bin aufgewacht. Ich war allein, in einem fremden Haus. Ich hatte Angst. Also nein. Ich habe nicht Corinne gesehen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Was soll ich sonst sagen? Du kannst mir sagen, warum du mich hier gelassen hast. Ohne einen Aschenbecher. Ich hol dir einen. Was? Es gibt einen Aschenbecher? Ja, natürlich gibt es einen Aschenbecher. Wieso? Wieso? Was meinst du damit? Ich hol dir einen. Lass mal. Lass mal. Lass mal. Hab keine Zigaretten mehr. Ist das schlimm? Ist das sarkastisch? Willst du ficken? Was? Willst du ficken? Nein, ich will nicht ficken. Nein, ich will nicht ficken. Wie du aus der Wäsche guckst. Also, wo bist du gewesen? Es war ein Baby. Ich hab mich beim Wasser bedient. Wie bitte? Ich hab mich bedient. Ich hoffe, es macht dir nichts aus. Hat mir ein Glas Wasser geholt. Ist das Quellwasser? Es kommt aus der Leitung, keine Ahnung. Weil ich hab mir ein Glas Wasser geholt und mich gefragt, ist das Quellwasser? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Oh Mann, du bist sauer. Ja. Bist du aber sauer, Richard. Red endlich leiser. Was bist du so wütend auf mich? Ich habe Freunde in den Bergen, bei denen gibt's Krebse im Wasser. Wenn du das Wasser im Glas gegen das Licht hältst, siehst du diese winzigen, durchsichtigen Wesen im Wasser zappeln. Und dann schluckst du sie runter. Ich wäre wahnsinnig gern in den Bergen, du nicht auch? Ich würde wahnsinnig gern aus der Quelle trinken. Apropos Wasser, kann ich mal unter die Dusche? Wo ist die denn? Nein. Hier lang? Nein, kannst du nicht. Du kannst nicht duschen, tut mir leid. Muss ich da hier lang? Nein, das ist... Was ist das? Da gehst du nicht lang. Wo denn dann? Gar nicht, das macht Geräusche. Was für Geräusche? Ja. Ach, wirklich? Ja, tut mir leid. Ich mache keine Geräusche. Du wirst Geräusche machen, tut mir leid, aber du wirst Geräusche machen. Was für Geräusche? Ich werde keine Geräusche machen. Die Geräusche, die das macht, die Geräusche vom... Deine Dusche macht Geräusche? Die Geräusche vom Duschen. Von was? Vom Duschen, die Geräusche vom Duschen. Deine Dusche macht Duschgeräusche? Ja, immer schon. Sie hat schon immer Duschgeräusche gemacht. Du meinst das Wasser? Das Wasser und der Vorhang macht auch Geräusche, wenn man ihn bewegt. Ich fasse den... Tja, wenn das so ist, fasse ich den Vorhang nicht an. Der macht Geräusche, nein. Ich dusche einfach. Nein, tut mir furchtbar leid, nein. Du wirst Corinne aufwecken, du wirst die Kinder aufwecken. Wie soll das aufwecken? Wohl gehen? Ich darf nicht duschen? Hör mir zu. Ich meine, wie willst du mich... Was? Dazu zwingen, ja. Bitte. Dieses Verbot zu befreien. Ich bitte dich doch nur. Mit Gewalt, Richard? Ich bitte dich Weil, nur. Weil... Wie lange war ich eigentlich in diese Decke eingewickelt? Ist das eine Hundedecke? Ich bitte dich nur, nicht die Dusche zu benutzen. Mit Gewalt? Ach ja? Nein, hör zu. Die Dusche. Lass mich. Sie ist oben. Okay. Nein, sie ist oben. Du gehst die Treppe rauf. Du musst durch... Danke sehr. Also, ich gehe die Treppe rauf. Nein, du gehst nicht die Treppe rauf. Denn was ich meine ist Folgendes. Du musst durch ihr Zimmer durch. Zur Dusche geht es durch das Kinderzimmer. Verstehst du jetzt? Durch das Zimmer deiner Kinder? Genau. Verstehe. Ja. Deine Kinder. Ja. Aber warum denn? So ist eben der Plan. Wessen Plan? Der Bauplan des Hauses. Tut mir leid, aber so ist der Bauplan des Hauses. Du gehst durch das Kinderzimmer, um in dein Bad zu kommen? Es ist nicht das Kinderzimmer. Ach, nicht? Nein, aber sie sind da drin. Und natürlich will ich dir nicht... Du weißt doch, ich will dir nicht drohen. Ich appelliere nur, ganz einfach, verstehst du? Ich appelliere an deine Vernunft. Ist das denn vernünftig? Was? Dieser Weg. Weg. Dieser merkwürdige, ja, Weg zu deinem Badezimmer. Ist das ein vernünftiger Weg? Ich glaube schon, ja. Doch, es ist eigentlich immer ein sehr guter Weg gewesen. Bis heute? Sogar heute, für uns. Aber dann könnte ich sie mal sehen. Das würde mir gefallen. Ich könnte ihre kleinen Köpfe auf ihren kleinen Kissen sehen. Ich könnte ihre kleinen, halb geöffneten Lippen sehen. Ich könnte zuhören, wie sie, was? Atmen. Ich könnte sagen, hallo, ich heiße Becky, und ihr? Ich erzähle euch eine Geschichte. Soll ich euch eine Geschichte erzählen? Oh ja, bitte, Becky, erzähl uns eine Geschichte. Also, es war einmal ein Mädchen, ein aufgewecktes junges Mädchen. Und sie war krank. Sie brauchte Medizin. Also ging sie zu einem Doktor und sagte, Herr Doktor, ich brauche Medizin. Aber der Doktor wollte ihr keine geben. Er sagte, sie wäre nicht krank. Aber sie kam wieder und sagte, Herr Doktor, ich brauche Medizin. Und diesmal fühlte sich der Doktor etwas sicherer mit dem aufgeweckten jungen Mädchen. Und er sagte, machen Sie mal Ihren Arm frei. Da machte sie ihren Arm frei und er fühlte ihren Puls. Er legte seine Fingerspitzen auf ihre Adern und drückte fest zu, bis er sie in ihr Blut hineingedrückt hatte. Dann, Kinder, nahm er ein Instrument, um ihr in die Augen zu schauen. Und ein anderes Instrument, um ihr Herz abzuhören. Dann sagte er, ziehen Sie sich aus. Und als er sich ausgezogen hatte, sagte er, ja, Sie sind sehr krank, Sie brauchen Medizin. Sie sagte, muss ich sterben? Er sagte, nein, es ist nur so, ihre Augen sind sehr dunkel und ihre Haut ist sehr blass. Ihre Haut ist so dünn, dass ich das rauschende Blut spüren kann, wenn ich sie mit meinen Lippen berühre, so wie jetzt. Sie sind krank, sonst nichts. Sie brauchen Medizin. Und so begann die Behandlung. Und die Behandlung, oh, die war Wahnsinn, Kinder. Hotelzimmer und Wohnungen von Freunden, die im Urlaub waren. Treppenhäuser, Büros mit abgeschlossenen Türen. Und die beiden machten Fortschritte, seltsame Fortschritte. Bis das aufgeweckte junge Mädchen eines Tages beschloss, dass die Behandlung aufhören musste, weil sie aufs Land ziehen wollte. Das machte den Doktor aber sehr wütend. Ja, der Doktor weinte sogar und nannte das aufgeweckte junge Mädchen eine kleine Nutte. Du kleine Nutte, sagte er, du Hure. So, liebe Kinder, nennt man eine Dame, die sich für Sex bezahlen lässt als Beruf. Du Hure. Denn, versteht ihr, es hatte ein furchtbares Missverständnis gegeben. Was nämlich das aufgeweckte junge Nuttenmädchen für eine Behandlung gehalten hatte, hielt der Doktor, der natürlich selber krank war, der selber dringend Medizin brauchte, für Liebe. Und deshalb folgte er ihr. Hör zu, Becky, wir müssen... Ja? Wir müssen... Okay, gut. Denn es gibt eine Grenze, begreifst du nicht? Es gibt eine Grenze, wie weit wir... Eine Grenze? Eine Grenze, ja. Sinnvollerweise. Heute Nacht. Begreifst du nicht, wie weit wir... Wie weit wir kommen können? Ja. Nein. Wie weit wir beide darüber sprechen können. Weißt du was, das glaube ich nicht. Ich finde das so dermaßen unehrlich. Ich meine heute Nacht, wo wir beide zu... Ich bin nicht müde. Wo wir beide genau zu müde sind, und nicht klar Weil ich mich weigere, das zu glauben. Es gibt keine Grenze, wie weit man über etwas sprechen kann. Nur eine Grenze, wie weit wir bereit sind, ehrlich zu sein. Ich bin nicht müde, ich bin ein Nachtmensch. Ich habe gearbeitet. Ich bin Dann sag gefahren. Mir doch, was wir deiner Meinung nach nicht sagen ich können. Ich bin über Landstraßen gefahren, Hecke links, Hecke rechts. Meine Augen sind müde, ich muss mich ausruhen. Es ist mir unmöglich, ein Gespräch zu führen. Also sag schon. Was soll ich sagen? Sag mir, was wir deiner Meinung nach nicht sagen können. Wie soll ich dir sagen, was ich nicht... Wie bitte? Sagen kann. Was? Genau. Weil, Richard, das gibt es einfach nicht. Ich hätte dich auf dem Scheißfeldweg liegen lassen sollen. Was? Aber ganz im Ernst. Auf dem Feldweg? Aber ganz im Ernst. Ich hätte dich liegen lassen sollen. Einfach liegen lassen. Als wäre ich tot? Ja, als wärst du tot. Worüber lachst du? Weiß nicht, ich lache einfach. Worüber lachst du? Ich lache über das, was sie gesagt hat. Was wer gesagt hat? Was wer gesagt hat? Deine Frau. Ich lache über das, was sie gesagt hat. Warum schaust du mich so an? Du bist meiner Frau nie begegnet. Sie dachte, ich hätte dir ein Zeichen gegeben. Sie wollte sich für dich entschuldigen. Ist das nicht Wahnsinn? Entschuldigen. Du bist meiner Frau nie begegnet. Bis heute Abend nicht. Sie ist übrigens ziemlich attraktiv. Warum hast du mir erzählt, sie wäre unattraktiv? Ich finde, das war grausam, Richard. Grausam und unnötig. Du willst sagen, du hast mit ihr gesprochen? Was? Ja, klar habe ich mit ihr gesprochen. Ich kann dich nicht anlügen. Du hast mich doch schon angelogen. Ich meine, ich kann nicht weiter lügen. Keine Sorge, sie ist weg. Ja, vor einiger Zeit. Was willst du damit sagen? Spazieren? Spazieren? Was? Nein, ich will sagen, dass sie weg ist. Ich will sagen, sie hat die Kinder genommen und ist weg. Ich glaube dir nicht. Sie waren beide so verschlafen, Richard. Eingewickelt in ihre kleinen... Wie Astronauten, die vom Weltraum träumen. Corinne! Oder Taucher. Taucher am Grund des Meeres. Eins von ihnen hat die Augen aufgeschlagen und einfach nur gestarrt. Corinne! Wie es durch mich hindurch gestarrt hat. Corinne! Durch mich hindurch, als wäre ich eine Glasscheibe. Ich habe sogar Hilfe angeboten, weil es so kompliziert aussah. Dieses Knäuel aus winzigen, winzigen Beinen und winzigen, winzigen Armen. Aber sie sagte nein. Sie käme schon zurecht. Sie wollte meine Hilfe nicht. Sie bräuchte meine Hilfe nicht. Wo sind Sie hin? Wo sind Sie hin? Na ja, nach draußen, denke ich. Raus ins offene Land. Dankeschön. Gefällt sie dir? Wie meinst du das hier? Ob ich was wie? Meine? Wie bitte? Das hier, das da. Naja, du, ich bin kein Schriftsteller. Was du geschrieben hast. Aber was du hier geschrieben hast. Ja. Meinst du das so? Ja, tu ich. Ich meine wirklich, was ich geschrieben habe. Dankeschön. Was? Dankeschön. Nimm noch was. Was? Na komm, nimm noch was vom Champagner. Oh, nein, nein, nein, wirklich, besser nicht. Ich bestehe darauf. Da. Was? Was ist los? Was? Ja, du bist so... Ach ja? Was? Ja, so zugewandt. Ach, wirklich? Mhm. Zugewandt? Ja, zugewandt. Was soll das heißen? Ja, weißt du nicht, was das heißt? Na, sag mir doch, was es heißt. Zuwendung, es heißt Zuwendung. Na schön. Ja, glaubst du mir nicht? Warum siehst du mich so an? Glaubst du mir nicht? Nein, nur für mich klingt es, als hätte es was mit bezahltem Sex zu tun. seiner Mätresse Zuwendung zukommen lassen. Nein, Zuwendung in einem anderen Sinn, wenn man zuvorkommend ist. Du meinst finanzielle Zuwendung. Ach so, wie Subventionen. Aber ich meine keine finanzielle Zuwendung. Ich meine, du verhältst dich sehr zugewandt. Aber jetzt bist du mir zugewandt. Oh. Du solltest deine Geburtstagskarten auf den Tisch legen. Was? Das will ich gar nicht. Ja, bau sie auf. Stell sie in einer Reihe hin. Will ich nicht, Richard. Da fühle ich mich bloß alt. Aber du bist nicht alt. Warum starrst du mich die ganze Zeit so an? Alt, du bist nicht alt. Ich starre dich an, falls ich dich tatsächlich anstarre, weil du nicht alt bist. Weißt du, was ich gedacht habe? Ich habe nämlich die hier aufgemacht und gedacht, wie schön, wenn jemand gestorben wäre und ein großer Scheck wäre. Ein was? Ja. Wen kennst du denn, der gestorben sein könnte? Na, jeder, den ich kenne, könnte sterben. Menschen sterben nun mal. Meine Eltern. Deine Eltern sind nicht kurz vorm Sterben? Am liebsten wäre mir, meine Eltern wären an eine Bergflanke in Südamerika geprallt. Keine Überlebenden. Das wäre schmerzlos. Und sie würden mir keine Karten mit jungen Hündchen mehr schicken. Du hast doch Geld. Du brauchst kein Geld. Du bist in einem großen Haus und trinkst Champagner. Nicht so viel Geld wie manche Leute. Und deine Eltern haben gar keins. Wenn sie sterben sollten, und zwar garantiert nach einem langen Todeskampf. Lass. Ja, nach dem allergrässlichsten, ich kenne sie, Todeskampf, dann würdest du gar nichts kriegen. Eine Rechnung wahrscheinlich. Allerdings, du würdest ja eine Rechnung kriegen. Eine dicke Rechnung. Und hättest gar nichts mehr. Weniger als gar nichts. Hallo? Ah, Sophie, ja. Guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Haben Sie geschlafen? Ja. Ach ja, wirklich? Na, also das ist ja wunderbar. Na, ja. Nein, ein Geschenk. Das ist ein richtiges Geburtstagsgeschenk. Ach, Sie sind ja so, nein, wie soll ich sagen, Sie sind ja wirklich immer so nett zu uns. Ja, Champagner trinken. An einem Sonntagmorgen Champagner trinken, da fühle ich mich ja ganz... Dekadent. Was? Dekadent, da fühlst du dich dekadent. Richard sagt, ich wäre dekadent. Du, bitte, jetzt lass doch das. Was? Ja, na, nichts. Tut mir leid. Er guckt sich meine... Jetzt hör doch bitte auf, Richard. Lass mich doch. Er guckt sich meine Geburtstagskarten an. Ja, das tut mir furchtbar leid. Erinnerst du sie bitte an die Hunde? Mehr als ich gedacht hatte sogar. Ja, was? Entschuldigen Sie, Sophie. Bitte, die Hunde, erinnere bitte. Sie an die Hunde. Ah, dann hältst du mich doch für unhöflich. Kann ich nicht machen. Hallo. Ja, immer noch dran. Nichts nur... Richard, er... Sag's doch einfach. Richard macht sich nur Sorgen. Und er hat mich gebeten, die Zwillinge von den Hunden fernzuhalten. Ja, ganz bestimmt. Ja, ganz bestimmt tun Sie das, Sophie. Was habe ich dir gesagt? Sie hält sie an der Kette. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass es eine sehr kurze Kette ist, sonst nichts. Also hören Sie, Sophie. Sagen Sie ihnen bitte... Ja, genau. Sagen Sie ihnen, dass Mama und Papa morgen... Ja, genau. Sagen Sie ihnen, dass Papa und Mama sie furchtbar vermissen und gleich morgen früh kommen, okay? Danke, Sophie. Weißt du was? Sie hat noch nie Champagner getrunken. Was, Sophie? Wirklich nicht? Also plötzlich ist mir klar geworden, dass mir die Menschen ziemlich egal sind. Ich gucke mir Sophie an oder irgendwen sonst und genauso gut könnte ich auf einem Bildschirm gucken... Sie steht in der Küche, hat das Radio laufen, das Linoleum wälzt sich am Boden vor dem Herd, den sie gekauft hat. Aber das ist nicht Sophie, das ist nur ein Bild von Sophie. Na schön, hat sie halt nie Champagner getrunken. Heißt das etwa, dass ich irgendwas fühlen soll? Weil, tut mir leid, aber nein. Du sollst gar nichts fühlen. Tue ich wirklich nicht. Und sogar die Zwillinge, wenn sie mich anschauen, Richard, dann weiß ich, sie spüren, dass ich sie nie wollte. Das ist nicht wahr. Aber ich weiß es genau. Ich kann es in ihren Augen lesen, weil sie mir nämlich auch ziemlich egal sind. Und mir wird klar, dass ich den Rest meines Lebens damit zubringen muss, Liebe vorzutäuschen. Du täuschst sie aber sehr gut vor. Ich muss sagen, du täuschst Liebe sehr gut vor. Kann ich Ihnen helfen, hat sie zu mir gesagt. Wer jetzt? Na, Sie, deine Freundin, in der Nacht. Kann ich Ihnen helfen, als wäre ich unfähig, mich um sie zu kümmern? Du klammerst immer noch deine Geburtstagskarten fest. Was? Ich klammere sie nicht fest. Ich halte sie, Richard. Ich halte sie in der Hand. Hör mal, warum fahren wir nicht irgendwo hin? Komm, wir holen die Landkarte. Gut. Es muss Orte geben, wo wir hinfahren können. Es gibt, ja, Orte, wo wir hinfahren könnten. Zum Wall beispielsweise. Wir könnten zum Wall fahren. Wir könnten picknicken. Ja. Weil wir leben auf dem Land und haben nie... Ich weiß. Wir haben nie... Genau, du hast recht. Erfahrungen. Es stimmt. Erfahrungen mit sowas gemacht. Der Wall. Ich würde sehr gern am Wall entlang wandern. Warum sind wir da nie lang gewandert? Na, dann wandern wir am Wall entlang. Ja, dann fahren wir. Dann was? Dann fahren wir. Fahren wir einfach. Wir können nicht einfach fahren. Wir warten auf etwas. Was? Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Wir warten auf nichts. Also ich nicht. Also ich nicht. Gut. Oder doch? Ja. Ja, du wartest allerdings auf etwas. Du weißt nur noch nicht, was es ist. Weiß ich noch nicht, was es ist? Natürlich weißt du noch nicht, was es ist. Na gut, also eine Überraschung. Es ist eine Überraschung und deshalb weißt du auch nicht, was es ist. Na schön, dann gib sie mir doch einfach. Warum guckst du mich die ganze Zeit so an? Gib mir einfach die Überraschung und dann können wir beide fahren. Ich kann dir die Überraschung nicht geben. Warum kannst du mir die Überraschung nicht geben? Weil sie geliefert werden muss. Weißt du, was ich gedacht habe? Ich habe gedacht, wir könnten vielleicht was ändern. Nein, nein. Was? Warum? Geliefert? Was soll das heißen? Ja, am Plan. Geliefert. Am Bauplan. Warum nicht? Des Hauses. Ich habe an oben gedacht. Was hast du gegen oben? Ich mag dieses Haus. Ich liebe dieses Haus. Ich will nichts daran ändern. Ich mag dieses Haus auch. Ich dachte nur, wir könnten ein oder zwei Dinge ändern. Oben? Ja. Ja, weil die Anordnung jetzt nicht logisch ist. Von wem ist die Idee? Wie bitte? Warum ist sie nicht logisch? Warum soll sie logisch sein? Von wem die Idee ist? Von Morris. Niemand. Von mir, meine Idee. Ist es Morris' Idee? Unser Haus zu verändern, Morris? Ja, bei seiner Sucht nach Kontrolle. Natürlich nicht. Was hast du gesagt? Seine Sucht, ja, nach Kontrolle. Seine Sucht? Ja, ist dir noch nie aufgefallen? Seine Sucht nach Kontrolle? Hör mal, ich rede nur davon, ein oder zwei Dinge oben zu verändern, sonst nichts. Den oberen Grundriss, was absolut überhaupt nichts, da kannst du ganz beruhigt sein, mit Morris zu tun hat. Morris ist sehr gut zu uns gewesen. Natürlich. Zu uns beiden, Corinne. Ja, er hat gelogen. Er hat meine Einschätzung verteidigt. Genau, er hat gelogen. Ja, er hat nicht gelogen, Corinne. Was Morris getan hat, und zwar absolut zu Recht, war eine Verteidigung meiner klinischen Entscheidung. Ja, klinisch war das ganz bestimmt. Oh Gott, ich dachte schon, du hättest deinen Sinn für Humor verloren. Ich dachte, oh je, jetzt hat er seinen berühmten Sinn für Humor doch noch verloren. Dabei hast du dich geirrt. Dabei habe ich mich geirrt. Dabei hat mein berühmter Sinn für Humor unbeschadet überlebt. Also was sollen wir denn machen? Wände einreißen, meinst du? Wir könnten ja den ganzen oberen Stock verglasen. Das wäre, als wenn man im Himmel liegt. Wir lägen in diesem Augenblick ja? Im Himmel. Der Regen wäre wie eine Haut oder... Eine Haut, du meinst? Küss mich. Bist du sicher? Ja. Dich küssen? Ja. Wäre das so furchtbar? Geh dran. Was? Geh dran. Hallo? Ah, danke schön. Herrlich, Morris. Ich habe einen herrlichen Tag. Ja, ja, wir haben gerade, weißt du was? Wir haben gerade über dich gesprochen. Oh, sie ist wunderschön. Morris, such mir mal seine Karte raus. Such sie, ja? Absolut wunderschön. Ich habe sie genau hier vor mir. Ah, diese Männer und Frauen mit ihren, was haben sie denn da an? Schleier, diese seltsamen Schleier über ihren Hüten. Also sehr geheimnisvoll, ja. Ja, wir hatten uns eigentlich überlegt, wandern zu gehen, ein bisschen spazieren. Hör mal, willst du... Bleiben, wo wir sind? Was meinst du denn damit, Maury? Hör mal, willst du mit... Da ist er. Er ist gerade... Was meinst du damit? Pass auf, ich gebe dich mal an Richard weiter. Er ist gerade... Wovon redet der? Morris! Sag ihm, er soll zum Teufel gehen. Fantastisch, Maury. Das wäre fantastisch. Sag ihm, er soll zum Teufel gehen. Sag ihm, wir liegen im gut, Bett. Gut, gut, gut. Das wäre also in etwa, bitte Corinne, in etwa, verstehe, in etwa 20 Minuten oder so. Der will dich doch nicht etwa arbeiten lassen. Richard, das, nein, das klingt perfekt. Das also, sag nein. Also du willst, schön, einen Kern, was ist das? Ach, einen Kern sozusagen, verstehe. Du bringst also dieses Ding mit, diesen Kern. Ja, fantastisch. Wir erwarten nein, dich also in ungefähr 20 Minuten. Ich will ihn nicht hier haben. Was? Entschuldige. Ich habe nein gesagt. Was hast du gesagt? Ich will ihn nicht hier haben. Sie ist... Sie ist schon gespannt, Morris. Sie ist sehr gespannt. Ja, ja. Freue mich drauf. Bis gleich. Hör mal. Was? Ich will ihn hier nicht haben. Ich will ihn nicht hier haben. Das ist mein Tag, das ist unser Tag. Natürlich ist es dein Tag. Deshalb will er dir ja auch etwas bringen. Wie bitte? Was will er mir bringen? Was macht er? Was ist ein Kern? Er will dein Freund sein, Corinne. Sonst nichts. Na, ich dachte, das wäre ein Teil des Atoms. Er will unser Freund sein. Ein Freund der Familie. Ist es doch, oder? Was? Ein Teil des Atoms. Ein Teil einer Zelle. Ich will keinen Freund. Ich bin kein Kind. Trink noch ein Glas. Ich bin kein Kind, Richard. Was ist dein Kern? Morris ist sehr gut zu uns gewesen. Das ist jetzt wichtig für ihn. Lass ihn doch, Corinne. Trink noch ein Glas. Er wird doch nicht wieder Latein mit mir sprechen, oder? Nein, ich mag jetzt nicht mehr trinken. Ich verspreche dir, dass er nicht Latein mit dir sprechen wird. Ich kann es nicht ertragen, wenn er Latein mit mir spricht. Tja, dann bitten wir ihn, es zu lassen. Wir werden zu ihm sagen, Morris, bitte heute kein Latein. Dann kann er einfach die Bienen dalassen und wir gehen raus. Die was dalassen? Die Bienen? Willst du etwas sagen? Er bringt mir Bienen mit? Ja oder nein? Du brauchst gar nicht zu grinsen. Du brauchst nicht ja, so blöd zu gucken. Ja, er bringt dir Bienen mit. Er bringt mir Bienen mit. Morris bringt mir Bienen mit. Ja? Und was, wenn ich gar keine Bienen will, Richard? Was, wenn ich keine Insekten will, die in einer Kiste leben? Habt ihr beiden das geplant? Wichtig, Corinne. Das ist seine Art, ich verstehe das nicht. Heute das ist seine Art, uns zu verzeihen. Seine Art, uns zu sagen, dass wir dazugehören. Zu was dazugehören? Zu ihm. Seine Art zu sagen, dass wir zu ihm gehören. Und wo sollen wir sie hin tun? Unter dem Baum. Morris hilft uns dabei. Natürlich den meint Baum? Er das nicht. Dann meinen Baum? Den Baum am Bach, falls sie schwärmen. Sie mögen es am Wasser. Aber das ist mein Baum. Das ist mein Bach. Da sitze ich immer. Er meint es nur gut, Corinne. Er nimmt sich Zeit für uns. Du kannst da immer noch sitzen. Ja, du kannst ihm sagen, dass ich nicht da bin. Er weiß, dass du da bist. Er hat mit du dir gesprochen. Du kannst ihm sagen, ich hätte gedacht, ich wäre hier, aber dann gemerkt, dass ich es nicht bin. Corinne? Du kannst dich bei ihm entschuldigen für meine Abwesenheit. Meine unerklärliche Abwesenheit. Ich hätte gedacht, ich wäre in meinem Haus, aber ich bin es nicht. Sag ihm, ich hätte gedacht, ich wäre auf dem Land, aber ich bin es nicht. Was tust du da? Steh auf. Sag ihm, es war dunkel. Steh auf, Corinne. Und du hättest mich auf einem Feldweg gefunden. Du würdest mich nicht kennen. Du wüsstest meinen Namen nicht. Und deine Frau wäre diejenige gewesen, die meinen Rock über meine Schenkel hochgeschoben hätte? Corinne! Weil mir heiß war. Weil ich sofort nach dem lechzte, was mir am meisten schaden würde. Kaffee, Zigaretten, Sex. Es wäre langsam dunkel geworden. Und deine größte Sorge wäre meine Sicherheit gewesen. Und meine Armbanduhr hätte die Mondphasen angezeigt. Das Land. Hörspiel von Martin Krimp. Aus dem Englischen von Frank Heibert. Es sprachen Corinne, Miriam Goldschmidt, Richard, Peter Brombacher, Rebecca, Christine Marquiton. Technische Realisation, Karl Otto Bremer und Sabine Kaufmann. Regieassistenz, Anke Spiegel. Regie, Beate Andres. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Norddeutschen Rundfunks mit Deutschlandradio Berlin aus dem Jahre 1999.